lang war ich dazu verflucht, durch diese Welt zu schwanken. Zweifel fassen mich und mich fraßen die Gedanken. Ich vergaß die Schranken, die mein Denken und Handeln lenken und verwandeln in Hoffnung. Doch scheinbar gibt's nur Schlamm. Tut mir leid, dass ich die Wahrheit sagen muss. Das kommt von ganz allein, wenn man sich ganz allein im Einzelkampf durchschlagen muss. Der Weg zum Glück zu Fuß ist ganz bestimmt nicht einfach. Im Alleingang ist der Weg noch unerreichbar weiter. Die Hürden unvergleichbar größer, als sie es zu zweit waren. Verdammt zum Scheitern, bis in alle Ewigkeit. Weil Zweisamkeit nicht ewig bleibt, nur bis sich unser Leben teilt. Das Träumen auf der Strecke bleibt, die nächste Zeit, die vor mir steht. Nicht weiß, ob ich sie überlebe. Weißt du noch unsere Zeit zu zweit? Wir waren bereit für jeden Weg. Es war uns ganz egal, wie weit oder wohin die Reise geht. Denn das, was zählte, war, dass wir habe mich selber sabotiert, habe die Liebe ignoriert und nicht erkannt, was ich verliere.